Father in heaven, thank you for this time. Vater im Himmel, danke für diese Zeit. I pray that you would bless these words. Wir beten, dass du diese Worte segnest. Thank you for those listening on the website. Und danke auch für diejenigen, die übers Internet zuhören. And bless them, we pray also. Segne auch sie, darum bitten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, last Sunday I spoke on the Sunday before last on the shield of faith. Am vorletzten Sonntag sprach ich über diesen Schild des Glaubens. And this shield of faith is added to 3 pieces of armor that I already have on. Dieser Schild des Glaubens wird hinzugefügt zu anderen 3 Teilen der der Rüstung, die ich bereits angezogen habe. The first 3 pieces of armor you don't take off. Die ersten 3 Teile der Waffenrüstung, die legst du nicht ab. These soldiers, they slept in this armor. Diese Soldaten schliefen sogar mit ihrer Rüstung. They basically never took it off. Sie haben sie genau genommen niemals abgelegt. I don't know how they showered. Ich weiß nicht, wie sie sich geduscht haben. They had these special scrub brushes, you know. Die hatten damals so ganz besondere Bürsten. But they basically lived in their armor. Aber sie lebten im Grunde genommen in diesen Rüstungen. And we talked about the breastplate of God's righteousness. Wir haben gesprochen vom Brustpanzer der Gerechtigkeit Gottes. And 1 John 1:9. 1. Johannes 1:9. If I sin, wenn ich sündige, right? If I confess my sin, wenn ich meine Sünden bekenne, he is faithful and just to forgive me my sin and cleanse me of all unrighteousness. Ist er treu und gerecht? Und er reinigt mich von aller Ungerechtigkeit. I have the girdle of truth, ich habe diesen Gürtel der Wahrheit which an. Is the Bible, das ist die Bibel. The written word, das geschriebene Wort. Implanted in my heart, in mein Herz hineingepflanzt. Psalm 119:11. On the side of my girdle. Auf der Seite meines Gürtels. Thy word have I hid in my heart, dein Wort habe ich in meinem Herzen geborgen. That I might not sin against thee. So dass ich nicht gegen dich sündige. I can recognize lies. Und ich weiß das, ich kann die Lügen erkennen. I can speak with a Jehovah's Witness and know immediately how he's twisting the scripture. Ich kann mit einem Zeugen von dem Zeugen Jehovas sprechen und kann sofort erkennen, wie er die Schrift verdreht. Why? I have the truth. Warum? Weil ich die Wahrheit habe. Number 3. We have our feet covered with armor. Punkt 3, wir haben die Füße auch mit Rüstung bedeckt. Can you get those things in there from the can you get Pastor Matt, can you get that the catcher stuff we have our feet protected. Wir haben unsere Füße beschützt. And they're spiked so that I can't be moved. Da sind so Nägel dran, so dass ich nicht weg verrückt werden kann. And I was talking to this guy, this history guy. Ich habe da gesprochen mit einem Historiker. And he was telling me how the Romans would fight. Und er hat mir gesagt, wie die Römer damals kämpften. You know, this is for baseball, but also das ist jetzt ein Schutz für Baseballspieler. Close enough. Aber das kommt der Sache nahe. You know, and they had their feet protected. Sie hatten ihre Beine geschützt. Right? And they had like their feet were spiked. Und die Füße, ja, da gab es eben Spikes, so they could dran, not be moved. So dass sie sich nicht wegbewegen konnten. And this guy who's like he's in, I think he's a history major of some kind. He was telling me after I preached. Ich glaube, das war einer der großen Historiker. Und not hat, a grocer, but he was, you know, he's er into history. Er war ein Historiker und er hat mir das gesagt nach der Predigt. He's just a guy in the church who loves history. Also es war einfach ein Geschichte interessierter Mensch aus der Gemeinde. And he said the way the Romans fought it was unbelievable. Er hat gesagt, so wie die Römer damals kämpften, das war unglaublich. They locked their shields. Sie hängten die Schilder so ineinander. And they marched on a 22 degree angle. Und sie gingen dann so in einem Winkel von 22 Grad and voran. And between the shields. Und zwischen diesen Schildern. They had that short sword. Hatten sie dieses kurze Schwert. And as the enemy would come running into them in mobs of people. Und wenn da die Massen der feindlichen Truppen in sie hineinliefen, they'd have people behind them and they would have people behind the Romans holding them. Da hatten sie Leute, die hinter ihnen standen, hinter diesen ersten Reihen und sie stützten. And this mob of people would become running into these shields. Und diese Menge von Leuten lief in diese Schilder hinein. And the shields wouldn't go anywhere. Aber diese Schilder bewegten sich nicht weg. They were like a rock wall. Die waren wie ein Fels, wie eine Felswand. These people were they were grounded. Die waren wirklich gegründet. They had spikes, they held like a wall. Die hatten da Stiefel mit Nägeln dran und das war wie eine Mauer. These soldiers who tried to run through the shields, und die Soldaten, die durch sie hindurchlaufen wollten, were stuck against the shields like against glass. Die wurden so richtig gegen diese Schilder gepresst, wie gegen ein Glaswand. And all the Romans did is stuck their little short swords through the shields on a 22-degree angle and through. Und alles, was dann die Römer noch taten, sie stachen mit ihren Schwertern so hindurch durch diese kleinen Spalte, die es gegeben hat zwischen den Schildern. Und zwar dieses kleine Schwert, das die Römer verwenden, dieses kurze, killed more people than anything in history. Hat mehr Leute umgebracht als alle anderen Schwerter in der gesamten These Romans, Geschichte. They held their ground. Diese Römer hielten wirklich ihre Stellung. We hold our ground. Wir halten unsere Stellung. Right, but this is not our message tonight. Aber das ist nicht die Botschaft für heute Abend. We have to get the tape from last week. Verse 16. Vers 16. Now, in addition to the armor that we never take off. Also zusätzlich zu der Rüstung, die wir niemals ablegen. We take up the shield of faith. Ergreifen wir diesen Schild des Glaubens. For situations. Und zwar für bestimmte Situationen. And this shield is protection against iniquity. Und dieser Schild bedeutet einen Schutz gegen Bosheit. In addition to all, taking up the shield of faith with which you will be able to extinguish all the flaming arrows of the evil one. Vor allem aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Ganz kurz nochmals zurück. The flames on those arrows, die Flammen, mit denen diese Pfeile entzündet waren, these are the flames of iniquity. Das sind die Flammen des Bösen. These are flames of accusation against God. Flammen der Anklage gegen Gott. If you have bitterness toward people, you have iniquity toward God. Wenn du Bitterkeit hegst gegenüber anderen Menschen, dann hast du Bitterkeit gegenüber Gott. And these flaming arrows are sent. Und diese feurigen Pfeile werden da hinausgeschickt. To completely disorient me in my Christianity. Um mich komplett in meinem Christsein zu verwirren. I begin to accuse God. Ich fange an, Gott anzuklagen. Because of the plan. Wegen dieses Planes. I'm disoriented. Ich bin dann missorientiert. Things didn't happen the way I thought. Die Dinge passieren nicht mehr so, wie ich es gedacht habe. Boom! Suddenly I'm hit with a flaming arrow. Plötzlich werde ich getroffen von einem feurigen Pfeil. And the fire gets between the armor. Und dieses Feuer dringt ein zwischen die Rüstungsteile. And before I know it, I'm throwing off the armor. Bevor ich es noch weiß, schmeiße ich diese Rüstung weg. I was talking to this one guy in Florida. Ich habe da mit einem Mann gesprochen in Florida. He's a welder, a Schweizer. Ein Schweizer. Right. Schweizer, is that right? A welder. Schweißer. Ein Speiser. Schweißer, okay. Right? Same thing. Schweißer, you know? Ein And Schweißer. He said he is protected. When he's working, he's completely protected. Und sagt, wenn arbeitet, dann hat einen Vollschutz. But if one piece of hot metal gets between, he says it always happens, somehow a piece of hot red metal gets inside. Aber gesagt, wenn das passiert, dass ein kleines glühendes Stück Eisen irgendwie reinfliegt, und das passiert immer wieder. And he says it's unbelievable the dance that you'll do to get those clothes on. Das ist einfach unglaublich, wie du dann da zu springen anfängst, um einfach diese Dinge so schnell wie möglich abzulegen, dieses Kleid einfach vom Leib zu reißen. This is the same thing with the devil. Genauso ist es auch beim Teufel. He's going to bring some circumstance in. Er wird einen bestimmten Umstand bringen. That will blow my mind. Der mich einfach den Verstand bringt. And then suddenly I'll be asking, why, why, why? Plötzlich fragst du dich nur, warum? And then I lose my trust in God's plan. Und ich verliere mein Vertrauen in den Plan Gottes. In His plan. In seinem Plan. And suddenly I'm losing in the battle. Und plötzlich verliere ich in dieser Schlacht. Because the battle line is, can God be trusted? Weil die Schlachtlinie heißt, kann man Gott vertrauen? And the devil's whole attack against us is God cannot be trusted. Und Gott und Satans Angriff gegen uns lautet, Gott kann man nicht vertrauen. And if he can be trusted, then he's not able. Und wenn du ihm Und wenn ihm vertraut werden kann, then he's not able to fulfill what he wants to fulfill. Dann kann er es aber nicht vollbringen, was er vollbringen möchte. So basically you can't trust God even if he's a good guy. Also im Grunde genommen kannst du Gott nicht vertrauen, selbst wenn es ein guter Gott wäre. Now, verse 17. Take up the helmet of salvation. Nun den Vers 17. Und nehmt den Helm des Heils. And that's what we'll talk about just briefly tonight. Und darüber werden wir heute Abend kurz sprechen. The helmet of salvation. Den Helm des Heils. If the shield, which is about up to your face, it's a very big shield. Diese Schilder waren ungefähr so hoch, dass sie bis zum Hals reichten, bis zum Gesicht. It's about 5 feet high. Also 5 Fuß hoch. Right, which is about a meter and a half, right? Circa 1,5 Meter hoch. A little bit more. And this was like a wall. Das war wie eine Mauer. And this protected me against the flaming arrows as I was walking in battle. Und das hat mich beschützt gegenüber gegen diese feurigen Pfeile, wenn ich im Kampf war. Protection against iniquity. Also Schutz gegenüber Bosartigkeit. But the helmet is an anticipation of the victory. Aber der Helm spricht von einer Vorwegnahme des Sieges. Now the Spartans had this really cool helmet. Die hatten wirklich so ganz coole Helme. They had many variations, but they had this like Mohican going up the top. Die hatten viele Variationen, aber die meisten hatten diese Art Mohikaner-Schnitt. You've seen that, right, with the horse hair going straight up. Und man sieht es auch bei den Pferden eben diese Haare, die da aufgestellt right, sind. Right, it's just you know what I'm talking about, right? No, nobody knows. Also ihr wisst, wovon ich spreche, oder? Right. Okay. And these helmets, they were a decor, a decoration. Das waren also eine Dekoration, diese Helme. But they were also an intimidation. Aber das war auch eine Einschüchterung. When the Spartans came to fight. Wenn diese Römer kamen, um zu kämpfen. Spartans. Die Spartaner. They never lost. Dann verloren sie niemals. Spartans always went to win. Die Spartaner sind immer gekommen, um zu gewinnen. It was part of their culture. So ein Teil ihrer you Kultur. You don't come back defeated. Du kommst einfach nicht als Verlierer zurück. The Romans didn't go into battle to lose. Die Römer gingen auch nicht in die Schlacht, um zu verlieren. The Romans were considered unconquerable. Die Römer galten eigentlich als unbesiegbar. So when Paul speaks of us being more than conquerors, also wenn der Paulus sagt, wir sind mehr als Eroberer, he sees us as a soldier and even more. Dann sieht er uns wie Soldaten und noch mehr als das. And when we put on the helmet of salvation, und wenn wir diesen Helm des Heils aufsetzen, this is the helmet of salvation from the circumstances and battles of life. Das ist dieser Helm des Heils, der von den Umständen und Kämpfen des Lebens befreit. And we find it in 2 Corinthians chapter 2. Wir finden das in 2. Korinther 2, verse 14. Vers 14. But thanks be to God who always leads us in triumph. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit in Christus triumphieren lässt. In Christ. In Christus. And manifests through us the sweet aroma of the knowledge of him in every place. Und den Geruch seiner Erkenntnis durch uns an jedem Ort offenbart. He always leads us in triumph. Er führt uns immer in Triumphzug. This is my helmet. Das ist mein Helm. Now I can be behind the shield. Ich kann mich da hinter diesem Schild hinter dem Schild sein. Quite secure. Ziemlich sicher. Against iniquity. Gegenüber Bosartigen. Right, I don't think evil against God. Ich denke nichts Böses gegen Gott. All things work to the good. Alles wirkt zum Guten. Right, Romans 8:28. Römer 8:28. Isaiah 14:27. Jesaja 14:27. What can disannul the purpose of God? Was kann schon den Willen Gottes verhindern? Job 42:2. Hiob 42:2. God can do everything. Gott vermag alles zu tun. There's my shield. Da ist mein Schild. I will not receive accusation against God. Ich werde keine Anklagen gegen Gott annehmen. All things are working. Alle Dinge wirken zusammen. But suddenly I go a bit further than that. Aber plötzlich mache ich einen Schritt darüber hinaus. And I'm anticipating victory. Und ich nehme den Sieg vorweg. I've got my helmet of salvation. Ich habe meinen Helm des Heils. Or the helmet of victory. Oder den Helm des Sieges. I'm moving toward the devil. Ich bewege mich zum Teufel hin. I'm going into situations. Ich gehe in Situationen hinein. Not just knowing that I'm protected. Nicht bloß wissen, dass ich beschützt bin. But knowing that there's victory. Sondern wissen, dass das Sieg ist. And he leads us always in victory. Und führt uns immer im Triumph. Now, this has been one of my life verses. Das ist einer meiner Lebensverse. A life verse is a verse that you have for all of your life. Also ein Vers, den du dein ganzes Leben lang mit dir trägst. And I basically five of them. Ich habe im Grunde genommen fünf von diesen Versen. Like David had five stones. So wie David fünf Steine hatte. I have like five life verses. Habe ich fünf Lebensverse. This is one of them. Das ist einer von diesen. Psalm 23:1 is one of them. Zum Beispiel Psalm 23:1 ist einer von Romans diesen. Romans 8:28 is one of them. Römer 8:28 ist einer davon. Isaiah 14:27 is one more. Jesaja 14:27 ist auch einer. And this one here. Und dieser hier. It's a verse that you quote over and over and over and over again in your life. Den Vers, den du immer wieder und immer wieder zitierst in deinem Leben. It's a weapon against the other kingdom. Eine Waffe gegenüber dem anderen Königreich. It's a weapon that the devil recognizes. Eine Waffe, die der Teufel erkennt. It's something you've confessed in his face over and over and over. Etwas, was du immer wieder bekennst, auch in sein Angesicht hinein. And my other one was 1 Thessalonians 5:18. Ein anderer Vers noch dazu war 1. Thessalonicher 5:18. In everything give thanks. In allem gebt aber Dank. For this is the will of God. Weil das ist der Wille Gottes. And those verses have protected me. Und diese Verse haben mich beschützt. And have led me to victory. Und haben mich zum Sieg geführt. Because he always. Weil uns immer. Now right there, always. Immer. Not most of the time. Nicht bloß die meiste Zeit. Not sometimes. Nicht manches Mal. Always leads us in triumph. Alle Zeit im Triumph führt. Every counseling session. Jede Seelsorge. Every seminar. Jedes Seminar. I had to go to Russia. Ich musste dann nach Russland fahren. And speak in four cities. Ich musste in vier Städten sprechen. In 12 days. Innerhalb von 12 Tagen. I was on airplanes, buses, trains and cars. Ich war in Flugzeugen, in Zügen, in Autobussen, in Autos. And spoke 67 hours. Ich habe 67 Stunden gesprochen. And never knew what I was going to talk about the next hour. Und ich wusste aber niemals, worüber ich die darauffolgende Stunde sprechen würde. And these Russians are so hungry. Und diese Russen sind so hungrig. And you think, who is adequate for this? Und du fragst dich dann nun, wer kann denn das schon? You go to speak in Russia. Du wirst da jetzt sprechen in Russland. You start at 6 o'clock. Fangst 6 Uhr früh an. And you say, when should I end? Oder fangst 6 Uhr am Abend an und fragst, wann soll ich aufhören? They say at 11. 11 sagen sie dann. Speak for 5 hours. 4-5 Stunden. Just like that. Einfach so. Speak for 5 hours. Sprich 5 Stunden lang. And you ask yourself, who is adequate for this? Und du sagst dann nun, wer kann denn das schon? And then you get on your knees before the Lord. Und du gehst aber dann auf deine Knie vor dem Herrn. You commit it to God. Du übergibst die Sache Gott. And you know he always leads you in triumph. Und du weißt, dass dich alle Zeit triumphieren lässt. If you're trusting him. Wenn du ihm vertraust. If you're not trusting him. Wenn du ihm nicht vertraust. You go through situation after situation. Machst du eine Situation nach der anderen durch. And you become more and more and more angry and more bitter. Und du wirst immer zorniger und immer zorniger und verbitterter. But he always leads us in triumph. Aber führt uns alle Zeit im Triumph. I have to meet my mother-in-law. What am I going to do? Ich muss meine Schwiegermutter treffen. Was soll ich denn machen? He always leads us in triumph. Er lässt uns alle Zeit triumphieren. Get on your knees and commit it to the Lord. Knie dich hin und gib die Sache dem Herrn hin. He always puts your helmet on. Er legt dir immer den Helm an. You don't know my mother-in-law. Du kennst meine Schwiegermama nicht. I don't know why God would do this to me. Ich weiß nicht, warum mir Gott das antut. Put your shield up. Heb dein Schild Don't auf. You receive that fiery dart? Lass diesen feurigen Pfeil nicht auf dich eindringen. Put your shield up. Heb dein Schild. Extinguish that. Lösch das aus. Don't entertain accusation against God. Lass solche Anklagen gegen Gott gar nicht in deinem Herzen Platz greifen. When you hear that first Wenn du diesen ersten Pfeil kommen hörst. I mean, you can see them coming. Ich meine, du siehst sie sogar, wie sie you kommen. Put that shield up, you stay behind it. Dann heb dein Schild da auf und stell dich dahinter. Doesn't matter what your circumstance is. Ganz gleich, in welchen Umständen du dich befindest. Look at their marriage, so beautiful. Look at mine. Aber schau dir doch diese Ehe an, die ist so Why? Schön. Schau dir dann unsere Why? Ehe an. Put your shield up. Warum denn? Warum denn? Nein, heb dein Schild. No accusation against God. Keine Anklagen gegen Gott. It will work to the good. Es wird zum Guten zusammenwirken. It will bring you where you never thought you could go. Es wird dich wohin bringen, wo du niemals gedacht hast, dass du hingehen würdest. Joseph thrown into the pit. Der Josef, der da in dieses Verlies geschmissen And then becomes wurde. Governor over all of Egypt. Und dann wird er zum Anführer in ganz Ägypten. He had the shield of faith up. Er hatte diesen Schild des Glaubens and erhoben. It says, and God was with him. Und dann heißt es, Gott war bei God ihm. God was with him. Gott war bei ihm. He walked in faith. Er ging im Glauben. He didn't go and live in carnality in Egypt. Er ging dort nicht und lebte in seinem fleischlichen Gedanken. And Joseph was sold into Egypt. Und Josef wurde nach Ägypten verkauft. And lived in lawlessness the rest of his life. Und lebte dort in Gesetzlosigkeit für den Rest seines Lebens. Because he was bitter at God's plan. Weil er verbittert war in Bezug auf den Plan Gottes. It could have said that. Ja, es hätte auch so dastehen But können. But it didn't. Aber es ist nicht so. And the test comes. Und diese Prüfungen kommen. And the fiery darts come. Und die feurigen Pfeile kommen. I've got the shield of faith up. Ich habe dieses Schild des Glaubens erhoben. But much more. Aber noch mehr. I've got my helmet on. Habe ich diesen Helm aufgesetzt. And I've got my Mohican. Ich habe da diesen Mohikaner. My beautiful red Mohican. Diesen roten Federbusch. The Spartans used black. Die Spartaner, die verwendeten einen schwarzen. Over the top of my shield. Über mein Schild hinausragen. And it's declaring. Und das erklärt etwas. I didn't come into this situation to lose. I came to win. Ich bin nicht da jetzt hergekommen, um zu verlieren in dieser Situation, sondern um zu gewinnen. Because the Lord leads me in triumph. Weil der Herr mich triumphieren lässt. So suddenly I've got to trust in the Lord. Also plötzlich muss ich auf den Herrn vertrauen. With all my heart. Mit meinem ganzen Herzen. I've got to be careful. Ich muss achtsam sein. Psalm 25:9. The meek will he teach. Den Sanftmütigen wird er lehren. The meek will he lead. Den Sanftmütigen wird er führen. Right? A meek person is a person who refuses to fight with natural strength. Ein sanftmütiger Mensch ist jemand, der ist, der sich weigert, mit seiner natürlichen Kraft zu kämpfen. 2 Corinthians 10:3. You can read it with me. 2 Korinther 10:3, ihr könnt das mit mir lesen. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. For the weapons of our warfare are not of the flesh. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. When you go into warfare with the weapons of the flesh, wenn ihr mit den Waffen des Fleisches in den Kampf zieht, manipulating, intimidating, manipulieren, all of this, einschüchtern. Oh, I know, I got it. Everything is very schon, natural. Wo alles natürlich gesinnt ist. I know what they're doing. Ich weiß, was die machen. They won't do that because I'm gonna do this. Die werden das nicht machen, weil ich werde das tun. It's all natural. Das ist dann nur natürliche Gesinnung. Instead of going into prayer, anstelle sich ins Gebet zu begeben, and coming into a situation. Und in eine Situation hineinzugehen. Knowing he always leads us to victory. Und zu wissen, dass er uns immer zum Sieg führt. And the greatest victory is when everybody senses God in the situation. Und der größte Sieg bedeutet, wenn jeder in dieser Situation Gott spürt. Right? And some people don't want God. Und manche Leute wollen Gott nicht. But at least I can follow God. Aber zumindest ich kann diesem Gott folgen. If I walk by faith, trusting him. Wenn ich im Glauben wandle, ihm vertrauend. And meekness is the key. Und Sanftmut, das ist wirklich der Schlüssel. Because I refuse to fight in the flesh. Weil ich verweigere den Kampf im Fleisch. And sometimes we get pulled into the flesh. Manches Mal werden wir aber hineingedrängt. But then there's the breastplate. Aber da ist dieser Brustpanzer. 1 John 1:9. 1. Johannes 1:9. If I confess my sin, wenn ich meine Sünden bekenne, he's faithful and just to forgive me. Ist er treu und er vergibt mir. And suddenly I say, Lord, forgive me for fighting in the natural. Und dann sage ich, Herr, vergib mir, dass ich jetzt in natürlicher Gesinnung war. Cleanse me. Reinige mich. I'm going to pick up the shield of faith. Ich werde diesen Schild des Glaubens ergreifen. No accusation against you or people. Keine Anklage gegen dich oder gegen andere Leute. And I'm going to have a confession. Und ich habe ein Bekenntnis. In the situation. In dieser Situation. That you will lead us in triumph. Wodurch du uns dann zum Triumph werden. Always. Immer. Always. Immer. God will have His way. Gott wird immer seine Wege Not haben. My way. Nicht mein Weg ist es. Abraham says to Lot, if you go this way, I'll go that way. Abraham hat zu Lot gesagt, wenn du dorthin gehst, dann gehe ich dorthin. God wins. Gott gewinnt. Lot, you choose. Lot, du suchst es. You go north, I'll go south. Wenn du zum Norden ziehst, dann gehe ich in den Süden. You go east, I'll go west. Wenn du in den Osten ziehst, dann gehe ich nach you Westen. You go up, I'll go down. Wenn du da hinauf gehst, gehe Whatever ich hinunter. You want. Was immer du möchtest. I'm not intimidated. Ich bin da nicht eingeschüchtert. Because my life is with God. Weil mein Leben mit Gott gelebt I can't wird. Lose. Ich kann nicht verlieren. And after Lot chose the valley and the watered places of Sodom. Und nachdem Lot eben diese Täler und die Wasserplätze bei Sodom gewählt hatte. And it was Abraham's turn. Und es war Abraham dann dran, to choose the rest, den Rest zu wählen. God said to Abraham, dann sagte Gott zu Abraham, Do you know what your portion is? Weißt du, welchen Anteil du nun hast? Everything. Alles. Everything you can see in every direction is yours. Alles, was du nur sehen kannst, in allen Richtungen gehört dir. Wow. He made the right decision. Er hat die richtige Entscheidung getroffen. He experienced victory. Er hat den Sieg erfahren. And we don't go into situations to lose. Und wir gehen nicht in Situationen hinein, um zu verlieren. We might lose in the flesh. Wir verlieren vielleicht im Fleische. We may end up crucified on the cross. Wir enden vielleicht gekreuzigt. But Jesus didn't lose that battle. Aber Jesus hat diese Schlacht nicht verloren. It was meekness that held him to the cross. Das war seine Sanftmut, die ihn am Kreuz hielt. And when you see this movie, you see the meekness of Christ. Und wenn ihr diesen Film euch ansieht, da werdet ihr diese Sanftmut von Christus sehen. And keeping in mind that at any moment he could have stepped out. Und eben daran denken, dass er eigentlich jeden Moment da rausgehen könnte. Any moment he could have commanded the angels to free him. Jeden Moment hätte er den Engel Befehl geben können, ihn zu befreien. But he had this impeccable, this strength, this unbelievable inner strength. Aber er hatte so eine unglaubliche innere Kraft. This victory. Dieser Sieg. This anticipation. Diese Vorwegnahme. Hebräer 12,4. It says, for the joy. Da heißt es für die Freude. That was before him. Die vor ihm war. He endured the cross. Da erduldete er das Kreuz. And that joy was us. Und diese Freude, das sind wir. For the joy that was before him. Für die Freude, die vor ihm lag. And we're in circumstances, each one of us. Und jeder von uns befindet sich in Umständen. Some people have a difficult teenager. Manche haben einfach ganz schwierige Teenager. Some a difficult husband. Oder einen schwierigen Ehemann. A wife. Oder Ehefrau. A boss. Oder einen Chef. You're the one who's difficult. Aber du bist derjenige, der schwierig ist. Wenn du dich in den Spiegel schaust, dann sagst du, da ist das Problem. How do I live with me? Wie lebe ich denn mit mir? No, I forgot what I was going to say. What was I saying? I can't remember now. The joy before me, right? The joy before me, right? Die Freude vor mir. We're in difficult situations. Wir befinden uns in schwierigen Situationen. I mean, the Lord, if we When you see how he was brutally beaten. Also wenn ihr seht, wie der Herr da ganz brutal geschlagen wurde. It's unbelievable and you know it really was historic. Das ist unglaublich, aber du weißt, dass das historisch wahr ist. When you see these Romans prepare these whips. Wenn du siehst, wie sich die Römer da vorbereiten auf die Geißelung mit diesen Peitschen. These muscular men and then strike with all of their might. Muskulösen Typen und dann schlugen sie zu mit aller Härte. You realize if you don't have your helmet on, dann wird dir klar, wenn du deinen Helm nicht aufgesetzt hast, if you cannot project yourself beyond this, wenn du dich nicht dahinter diese Situation begeben kannst, if you cannot look at where this is going to bring you, wenn du nicht darauf blicken kannst, wohin das führt, you're neutralized. Dann bist du schon neutralisiert. You'll sit behind that shield for the rest of your life. Dann wirst du für den Rest deines Lebens hinter diesem Schild da sein. With the confession that God is good. Mit einem Bekenntnis, dass Gott gut ist. All the time. Alle Zeit. And you'll stay right there. Aber du bleibst dort. But you got to put your helmet on and take a look at what you're going. Aber du musst deinen Helm aufsetzen, musst hinausblicken, wo es hingeht. Because that helmet gives you vision. Weil dieser Helm gibt dir eine Vision. It gives you the confidence to look above the shield. Er gibt dir diese Zuversicht, über das Schild hinauszublicken. And suddenly I'm looking at the other side. Und plötzlich schaue ich hinüber auf die andere Seite. And I see victory. Und ich sehe den Sieg. And I say, we just have to get to that mountain. Und ich sage, wir müssen einfach zu diesem Berg dort gelangen. And when we get there, we will rejoice. Wenn wir dorthin kommen, dann werden wir uns erfreuen. And when I get through this. Wenn ich da durchkomme. And I will get through this. Und ich werde da durchkommen. Because he always leads us in triumph. Weil er uns alle Zeit triumphieren lässt. Always. Alle Zeit. I will get through this. Ich werde da durchkommen. I don't know how. Ich weiß noch nicht wie. But we will persevere. Aber wir werden da Ausdauer haben. There's a huge army there, but we will win. Da ist eine riesige Armee vor uns, aber wir werden gewinnen. I don't know how. Ich weiß nicht but wie. We will. Aber wir werden we es. Always do. Wir machen das immer. Have we ever lost? Haben wir schon einmal verloren? Never. Niemals. We've always won. Wir haben immer gewonnen. He always leads us. Er führt uns immer. So we stick our head above the shield and we look forward. Also wir stecken unseren Kopf da über die Schilder und schauen hinaus und schauen nach vorne. Anticipate the victory. Und wir nehmen den Sieg voraus. Jesus is on the cross hanging there. Jesus hängt da am Kreuz. The brutality. Die Brutalität. Of being beaten by soldiers. Wenn man von Soldaten ausgepeitscht then wird. Whipped. Ausgepeitscht und geschlagen. Then carrying the cross. Dann das Tragen des Kreuzes. Then hanging on the cross. Dann an diesem Kreuz hängen. And the whole time. Und das die ganze Zeit. For what he anticipated before him. Wegen der Sache, die vor ihm lag. He endured. Deshalb erduldete er das. He endured. Deshalb hielt er aus. He kept going. Deshalb ging er and voran. When the nails were driven in, he kept going. Und als ihm die Nägel dadurch das Fleisch getrieben wurden, he da never took his helmet schaute er trotzdem off. Nach vorne. Er nahm seinen Helm nie he ab. Kept going. Er ging vorwärts. And that's the same with us. Und so ist es auch mit uns. It doesn't minimize the pain that we experience. Das wird die Schmerzen nicht minimalisieren, die wir erleiden. Right? Pain is pain. Schmerz ist Schmerz. You're in the hospital with a backache, you got a backache. Also wenn du im Spital liegst und hast Rückenprobleme, dann hast du Rückenprobleme. A migraine is a migraine. Eine Migräne ist eine Migräne. But for the joy that's set before us, we have the ability to endure. Aber wegen der Freude, die vor uns liegt, müssen wir durchhalten. Because we know. Weil wir wissen, that he will work this to the good. Dass er das zum Guten wirken lässt. And there's a victory there. Und da gibt es einen Sieg. Amen. Amen. So as he was hanging there, he saw each one of us. Also wie er da am Kreuz hing, sah er jeden einzelnen von uns. And he kept thinking about us. Und er dachte an uns fortwährend. And every time he was beaten. Und jedes Mal, wenn er geschlagen wurde, he was thinking about us. Dachte er an uns. When the nails went through his hands. Als ihm die Nägel durch die Hände geschlagen he wurden. He was thinking about us. Dachte er an uns. For the joy set before him. Wegen der Freude, die vor and as he's hanging there on the cross, und wie er am Kreuz hängt, thinking this is unbelievable, und denkt, das ist unglaublich, he set his mind on us. Da hat er seine Gesinnung auf uns gerichtet. And he probably pictured us with him in heaven. Und er hat sich vielleicht uns, wie wir mit ihm im Himmel zusammen sind, vorgestellt. In all seiner Herrlichkeit. Amen. Amen. So let's pray. So beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, we thank you tonight. Wir danken dir heute Abend, that in the situations we face in our life, dass in den Situationen, die wir durchmachen in unserem Leben, whether they're in the family or on the job, ob das familiäre oder berufsbedingte Situationen sind, physical sickness, ob da einfach eine körperliche Krankheit or ist, emotional weakness, oder emotionale Schwächen, or spiritual battle, oder geistliche Kämpfe. Father, we thank you that you always lead us in triumph. Vater, wir danken dir, dass du uns alle Zeit triumphieren lässt. In Christ. In Christus. We thank you tonight for. Wir danken dir dafür heute such Abend. A great life. Danke für so ein Leben. And thank you for such a great church here. Und danke für so eine großartige Gemeinde hier. Each one. Für jeden einzelnen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.